ja, dann fiel ich ab. Auf meiner Fahrt in die Klinik sah ich noch einmal die Lichter der Stadt. Sie brannten wie Feuer in meinen Augen. Ich fühlte mich einsam und unendlich schlapp. Sicherheitsnotsignale, lebensbedrohliche Schizophrenie.